Auf zum Sport! Über Polen und zurück. Warst du nie auf die Runde? Nein, war ich noch nicht. Kai Uwe. Heißt ja Kai Uwe eigentlich, ne? Das ist Kai Kassel-Eckler. Wieder diese Negermusik hier. Wenn wir gleich gesperrt wegen Copyright hier. Ja, Facebook, ich bin ja gerade live auf Facebook. Und dann wird der Ton rausgeschnitten. Okay. Okay. Ja, wegen Musik. Wegen GEMA. GEMA. Aber bei so einer scheiß Musik, ich glaube. Ja, wir hörten bloß so eine scheiß Musik hier, ne? Wie diese heißt die Band? Weiß ich nicht. Das ist ein. Oh, nein. Achtung, Auto! Mann, oh mein Gang. Das ist irgendwie der Lang Dieng, den man durch die Nase singt. Kennst du den? Ja, der Hamburger Junge. Darf ich mal filmen? Darf ich mal ein Foto machen von hier, für Facebook? Nee. Ganz kurz, zack und weg. Hier, Hofreuther. Hofreuther, da kriegst du Ochsenfleisch hier. Okay. Ochsenfleisch hier dran, Hofreuther, guck. Frisch vom Hof? Ja. Das schmeckt man direkt, ne? Ja. Wir haben gesagt, ich hatte mal in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich auch das Roofbeef her, ne? Also. Guck mal, kannst du hier rauffahren, davon gibt es ein Ehrlichhaus. Da fährst du aus dem Haus, ist wie die gemacht. Holst ein Stück Fleisch raus, gibst es, packst das Geld rein. Steht auf dem Fleisch drauf, was es kostet. Okay. Du kannst Eier holen, Honig holen und alles, was da drin ist. Milch. Also praktisch wie bei Barsch. Genau. Da tust du den Schein reinstecken und dann kriegst du Wechselgeld raus und so. Genau. Ich hatte noch in Westfalen mal, habe ich ja gesagt, ein Junge, der hat nebenbei bei mir mit in der Firma gearbeitet. Tierheim. Wie ist Oldenburg Tierheim? Ich kenne aber nur einen Assistor, dann fahre ich eine andere Strecke, genau, da war ich auch. Du, die ist da hinten, Richtung die Hunde die ganze Zeit an Kanal fahren, ne? Ja. Genau, das ist auch, das ist Oldenburger Tierheim, aber das ist auch Oldenburger Tierheim. Das okay. Weiß bloß keiner, ne? Die ist ja Ikea. Ah, okay. Wie sage ich, ein Bauern, der hat mir mal ein Hähnchen, hat er das morgens früh ganz frisch geschlachtet, hat er aber nicht ausgenommen, nur noch die ganzen Gedärme drin. Aber du hast das direkt geschmeckt. Das hat richtig nach Korn und Stall geschmeckt. Das war so groß wie eine ganze Ente. Der hat bestimmt 2-3 Kilo gewogen, das Vieh. Aber es war nicht mein Geschmack. Weil es ist halt nicht dieses Kaufhaus-Hähnchen. Mhm. Ich finde, frisch ist am besten, ne? Ja, können wir mal hinfahren zum Grillen oder so. Mhm. Aber die haben nur Rind. Ja, genau. Aber auch Wurst? Ja. Also Rinderbratwürstchen oder sowas? Ochsenfleisch. Ochsenfleisch ist ja kastrierter Bulle, ne? Ja, aber haben die so Aufschnitt oder was? Das weiß ich nicht. Das sind eigentlich hauptsächlich nur Steaks und so, ne? Und was zahlst du da das Kilo? Ja, ich bezahle 30 Euro. Das geht aber. Ja, da kannst du aber auch zum Meerpool gehen. Nur. Da gibt es ja kein Ochsenfleisch. Doch, ja. Dreieck. Dreieck. Ochsenfleisch, das ist richtig durchblutet, ne? Weil es eben halt Ochs ist, ne? Haben die auch ja Dreieck? Nee. Also bei mir kriegst du ja Dreieck, was so einen halben Monat abgehangen, ein halbes Jahr, ne? Mhm. Die sagen immer Reifen. Ne? Eigentlich müsste es ja heißen Verwesen. Ja, Verwesen, genau. Es verwest, ja, vor sich. Ja, ist es ja auch, ne? In der Verwesungskammer. Ja, in der Verwesung. Nicht in der Reifungskammer, ne? Teilweise ist ja Schimmel drauf. Ja, das wird dann abgeschnitten. Ja, genau. Ist ja nichts Schlimmes, ne? Habe ich mir auch mal eins geholt. Das konntest du fast roh essen. Oder? Ja. Weil das hat so durchgezogen. Wieso habe ich denn keine Zuschauer hier? Seid ihr alle noch nicht wach oder was? Und so sind wir jetzt bei Pogo. So, auf nach Benefit. Ne Quatsch, nach Mac, doch, nach Benefit. Benefit, schön Training, schön Sauna, schön Solarium. paar Mettbrötchen mit Zwiebeln essen. Die gibt es nämlich. Putzen in der Sauna. Nein, es gibt jeden Sonntag Mettbrötchen mit Zwiebeln. Vorne an der Theke, musst du nur nachfragen, weil die gekühlt werden müssen. Sag, ich hätte gerne einmal zwei Mettbrötchen mit Zwiebeln. Ja, genau. Und dann kriegst du die. Ja, genau. Dann sagte er zu mir, geh mal zum Bäcker. Weißt du, hier, meine Anfangszeit, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Na, war ja auch. Hat er Schiss gehabt, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Aber mir fällt gerade ein, ich werde das hier für meinen Podcast nehmen, wo wir uns so nett unterhalten haben. Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, gesehen, wo euer wir aller sind Stadt. Wir? Wir gehen jetzt zum Training. Ciao.